Kapitel 1, Übung A24. Hören Sie Teil 1. Entscheiden Sie während des Hörens oder danach, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Das Internet spielt bei der Partnersuche, aber auch bei der Kommunikation der Partner untereinander eine immer größere Rolle. In unserem heutigen Gespräch am Vormittag möchte ich mich gerne mit der Psychologin Marie Kleinschmidt über Vor- und Nachteile der modernen Paarkommunikation unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Kleinschmidt. Guten Morgen und danke für die Einladung. Frau Kleinschmidt, gute Kommunikation gilt als Basis für eine funktionierende Beziehung. Darin sind sich alle Wissenschaftler einig. Meines Wissens gingen die Experten aber immer von einer persönlichen Kommunikation, das heißt einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht aus. Ist diese, ja wie soll ich sagen, altmodische Art der Kommunikation vom Aussterben bedroht? Nun, vielleicht nicht gleich vom Aussterben bedroht, aber Tatsache ist, dass ein großer Teil unserer heutigen Kommunikation, also auch der Kommunikation zwischen Ehepartnern zum Beispiel, über bestimmte Medien abläuft, also übers Telefon, Handy, Fax und eben auch übers Internet. In den 80er Jahren galt die computervermittelte Kommunikation noch als kalt. Diese Meinung hat sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich gewandelt. Es gilt heute als völlig normal, dass sich Menschen in Chatrooms kennenlernen, in bestimmten Foren über Probleme reden oder Partner miteinander per E-Mail kommunizieren. Welchen Vorteil kann es haben, im Internet einen Partner kennenzulernen? Der erste Eindruck, den man im Internet von einem Menschen bekommt, ist unabhängig von seiner äußerlichen Erscheinung. Ob man nun jemanden sympathisch findet, für jemanden Sympathien entwickelt, das hängt im Netz von kommunikativen Fähigkeiten ab. Wie reagiert jemand? Freundlich? Witzig? Offen? Einfühlsam? Das ist im Internet wichtig. Man kann mit einem originellen Schreibstil und guter Rechtschreibung Eindruck machen. Und das Internet bietet noch einen Vorteil. Man steht nicht unter diesem starken Handlungsdruck wie bei der mündlichen Kommunikation. Man kann sich Zeit lassen, Formulierungen überlegen, Reaktionen überdenken. Damit lassen sich zum Beispiel Unsicherheiten sehr gut überspielen. Hören Sie Teil 2. Markieren Sie während des Hörens oder danach die richtige Lösung. Angenommen, ich verliebe mich im Internet. Was dann? Nur E-Mails schreiben? Das ist doch ein bisschen wenig, oder? Der Weg zum Kennenlernen ist fast immer der gleiche. Auf die Begegnung in einem öffentlichen Forum folgen private E-Mails, dann der Fotoaustausch, Kurznachrichten übers Mobiltelefon, persönliche Telefonate und zum Schluss das Treffen. Dann kommt die Enttäuschung. Bei jedem Medienwechsel können schon kritische Situationen auftreten. Gibt man seine Telefonnummer preis? Hat man sich am Telefon was zu sagen? Gefällt dem anderen die eigene Stimme? Mag man das Lachen des E-Mail-Partners? Ein misslungener Medienwechsel gefährdet oder beendet die Beziehung. Ein gelungener Medienwechsel aber festigt die Beziehung. Man weiß natürlich vorher nicht, ob die Chemie zwischen den Kontaktpersonen stimmt, denn E-Mails sind nun mal geruchlos. Man kann den anderen ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen. Es besteht schon die Gefahr, sich im Internet in ein unrealistisches Idealbild zu verlieben. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Trotzdem boomen die Online-Kontaktbörsen. Sie gehören zu den wenigen Online-Geschäftsmodellen, die wirklich funktionieren. Ja, Online-Kontaktbörsen werden sehr häufig besucht. Allerdings nicht nur von Menschen, die ernsthaft einen Partner oder eine Partnerin suchen. Einige Besucher nutzen die Kontaktbörse nur zu Unterhaltungszwecken, zum Beispiel um mal den eigenen Marktwert zu testen oder um sich parallel zu einer festen Partnerschaft mal ein bisschen umzusehen. Es gibt auch Leute, für die wird die ewige Suche nach dem Idealpartner zum Lebensinhalt. Das ist psychologisch gesehen sehr gefährlich, denn die ewige, unerfüllte Suche nach dem Idealpartner hat Einsamkeit und Beziehungslosigkeit zur Folge. Sie erwähnten anfangs, dass auch feste Paare das Internet verstärkt als Kommunikationsmedium nutzen. Ja, das Internet, aber auch das Handy, ermöglichen eine flexible und ortsunabhängige Kommunikation. Und das ist angesichts der wachsenden Mobilität in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Die Partner können sich bei einer räumlichen Trennung, zum Beispiel per E-Mail oder per SMS, Guten Morgen oder Gute Nachtgrüße senden. Sie können sich tagsüber Lebenszeichen zusenden oder Liebesgrüße. Doch auch hier, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, gibt es Schattenseiten. Ständige Erreichbarkeit kann auch zu Enttäuschungen oder Unsicherheit führen, wenn der andere sich nicht meldet oder eine Nachricht nicht beantwortet. Und in einigen Fällen wird vor allem das Handy als Kontrollinstrument verwendet. Auch das kann sich negativ auf Beziehungen auswirken. Sind diese Entwicklungen zukünftige Forschungsgebiete für die Wissenschaftler? Auf jeden Fall. Die Wissenschaft beginnt ja erst, sich damit auseinanderzusetzen. Ein wichtiges Forschungsfeld in der Psychologie ist zum Beispiel die Integration der Medien in den Alltag der bestehenden Paarbeziehungen. Frau Kleinschmidt, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.